Votivtafeln 1 bis 35 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 1. Der moralische und der schöne Charakter. Repräsentant ist jener der ganzen Geister gemeine, aber das schöne Gemüt zählt schon allein für sich selbst. 2. Der schöne Geist und der Schöngeist. Nur das Leichtere trägt auf leichten Schultern der Schöngeist, aber der schöne Geist trägt das Gewichtige leicht. 3. Philister und Schöngeist. Jener mag gelten, er dient doch als fleißiger Knecht noch der Wahrheit, aber dieser bestiehlt Wahrheit und Schönheit zugleich. 4. Natur und Vernunft. Wärt ihr, Schwärmer, imstande, die Ideale zu fassen, oh, so verehrtet ihr auch, wie sich's gebührt, die Natur. Wärt ihr, Philister, imstand, die Natur im Großen zu sehen, sicher führte sie selbst euch zu Ideen empor. 5. Das Subjekt. Wichtig wohl ist die Kunst und schwer, sich selbst zu bewahren, aber schwieriger ist diese, sich selbst zu entfliehen. 6. Zucht. Wahrheit ist niemals schädlich, sie straft, und die Strafe der Mutter bildet das schwankende Kind, wehret der schmeichelnden Magd. 7. Die Zergliederer. Spaltet immer das Licht, wie öfters strebt ihr zu trennen, was euch allen zum Trotz eins und ein einziges bleibt. 8. Die Quellen. Treffliche Künste dankt man der Not und dankt man dem Zufall, nur zur Wissenschaft hat keines von beiden geführt. 9. Empiriker. Dass ihr den sichersten Pfad gewählt, wer möchte das leugnen, aber ihr tappet nur blind auf dem gebahntesten Pfad. 10. Theoretiker. Ihr verfahrt nach Gesetzen, auch würdet ihr's sicherlich treffen, wäre der Obersatz nur, wäre der Untersatz wahr. 11. Letzte Zuflucht. Vornehm schaut ihr im Glück auf den blinden Empiriker nieder, aber seid ihr in Not, ist er der delphische Gott. 12. Die Systeme. Prächtig habt ihr gebaut, du lieber Himmel, wie treibt man, nun er so königlich erst wohnet, den Irrtum heraus. 13. Die Vielwisser. Astronomen seid ihr und kennet viele Gestirne, aber der Horizont decket manch Sternbild euch zu. 14. Moralische Schwätzer. Wie sie mit ihrer reinen Moral uns die Schmutzigen quälen. Freilich, der groben Natur dürfen sie gar nichts vertrauen. Bis in die Geisterwelt müssen sie fliehen, dem Tier zu entlaufen. Menschlich können sie selbst auch nicht das Menschlichste tun. Hätten sie kein Gewissen und spräche die Pflicht nicht so heilig, wahrlich, sie plünderten selbst in der Umarmung die Braut. 15. Der Strengling und der Frömmling, jener fordert durchaus, dass dir das Gute missfalle, dieser will gar, dass du liebst, was dir von Herzen missfällt. muß ich wählen, so sei's in gottes namen die tugend, denn ich kann einmal nicht lieben, was abgeschmackt ist. 16. Theophagen. Diesen ist alles Genuß, sie essen Ideen und bringen in das Himmelreich selbst Messer und Gabel hinauf. 17. Fratzen. Fromme, gesunde Natur, wie stellt die Moral dich an Pranger? Heilge Vernunft, wie tief stürzt dich der Schwärmer herab? 18. Moral der Pflicht und der Liebe, jede, wohin sie gehört, erhabene Seelen nur kleidet jene, die andere steht schönen Gemütern nur an. Aber Widrigers kenn ich auch nichts, als wenn sich durch Bande zarter geistiger Lieb Grobes mit Grobem vermählt und verächtlicher nichts als die Moral der Dämonen in dem Munde des Volks, dem noch die Menschlichkeit fehlt. 19. Der Philosoph und der Schwärmer. Jener steht auf der Erde, doch schauet das Auge zum Himmel, dieser die Augen im Kot, recket die Beine hinauf. 20. Das irdische Bündel. Himmel an, flögen sie gern, doch hat auch der Körper sein Gutes, und man packt es geschickt hinten dem Seraph noch auf. 21. Der wahre Grund. Was sie im Himmel wohl suchen, das, Freunde, will ich euch sagen, vor der Hand suchen sie nur Schutz vor der höllischen Glut. 22. Die Triebfedern. Immer treibe die Furcht den Sklaven mit eisernem Stabe. Freude, führe du mich immer an rosigtem Band. 23. Wahrheit. Eine nur ist sie für alle, doch siehet sie jeder verschieden, daß es eines doch bleibt, macht das Verschiedene wahr. 24. Schönheit. Schönheit ist ewig nur eine, doch mannigfach wechselt das Schöne. Daß es wechselt, das macht eben das eine nur schön. 25. Bedingung. Ewig strebst du umsonst, dich dem Göttlichen ähnlich zu machen, hast du das Göttliche nicht erst zu dem Deinen gemacht. 26. Der Vorzug. Über das Herz zu siegen ist groß, ich verehre den Tapfern, aber wer durch sein Herz sieget, er gilt mir doch mehr. 27. Die Erzieher. Bürger, erzieht ihr der sittlichen Welt, wir wollten euch loben, stricht ihr sie nur nicht zugleich aus der Empfindenden aus. 28. Das Göttliche. Wäre sie unverwelklich, die Schönheit, ihr könnte nichts gleichen. Nichts, wo die Göttliche blüht, weiß ich der Göttlichen gleich. Ein Unendliches ahnet, ein Höchstes erschafft die Vernunft sich. In der schönen Gestalt lebt es dem Herzen, dem Blick. 29. Verstand. Bilden wohl kann der Verstand, doch der Tote kann nicht beseelen. Aus dem Lebendigen quillt alles Lebendige nur. 30. Phantasie. Schaffen wohl kann sie den Stoff, doch die Wilde kann nicht gestalten, aus dem harmonischen quillt alles Harmonische nur. 31. Dichtungskraft. Dass dein Leben Gestalt, dein Gedanke Leben gewinne, lass die belebende Kraft stets auch die bildende sein. 32. Witz und Verstand. Der ist zu furchtsam, jener zu kühn, nur dem Genius ward es in der Nüchternheit kühn, fromm in der Freiheit zu sein. 33. Aberwitz und Wahnwitz. Überspringt sich der Witz, so lachen wir über den Toren, gleitet der Genius aus, ist er dem Rasenden gleich. 34. Der Unterschied. Lächelnd sehen wir den Tänzer auf glatter Ebene straucheln, aber auf ernstlichem Seil, wer mag den Schwindelnden sehn? 35. Lehre an den Kunstjünger, dass du der Fehler schlimmsten die Mittelmäßigkeit meidest, Jüngling, so meide doch ja keinen der andern zu früh.